Im Innern aber bedeutet Friedrich die Versöhnung, weil er durch seine wölfische Mutter Judith der richtige Vetter Heinrichs des Löwen ist. Es gelingt ihm, ohne sich dem Babenberger Heinrich zum dauernden Feind zu machen, dem Löwen Bayern wieder zu verleihen. Auf dem Reichstage von Regensburg 1156, wo dies geschieht, erhebt er Österreich zu einem Herzogtum, das von Bayern unabhängig ist, indem er von den 7 bayerischen Fähnlein, die schweren Herzens Heinrich ja so mir Gott übergibt, 2 dem Oheim wieder zurückstellt. Friedrich erteilt den Babenbergern auch ein wichtiges Privilegium, das dem neuen Herzog und seinen Nachfolgern Erleichterungen in der Erfüllung ihrer Pflichten gegen das Reich gewährt, zugleich das Herzogtum Österreich auch in der weiblichen Linie im Hause der Babenberger vererbbar erklärt. Mit der Zukunft des alten Stammesherzogtums Bayern ist es von da ab vorbei. Hinter dem aufstrebenden Österreich wird es zur Etappe der Weltgeschichte und der bajuwarische Stamm ist seitdem nun bald 800 Jahre lang auseinandergerissen. Der Hauptgewinner von Regensburg ist der Welfe, der nun in den Schlüsselpunkt der Machtverhältnisse Deutschlands rückt, da er Sachsen, Bayern und die zukunftsreichen Slawenlande besitzt. Seine Macht ist überstark geworden. Der großzügige König aber schließt beharrlich die Augen, um nicht die Übergriffe zu sehen, mit denen Heinrich fast täglich auf Kosten bald des Bären, bald des Schauenburgers, bald des Erzbischofs von Bremen seine Macht verstärkt. Der Welfenbesitz, zu dem noch die süddeutschen Hausgüter Welfs des VI. Zählen, ist so bedeutend, dass der Hohenstaufe, um sich gegen diesen Koloss zu behaupten, gezwungen ist, sich andersher Autorität und Mittel zu verschaffen. So ist Friedrich durch die Gestaltung der Dinge darauf angewiesen, die königliche Macht in Italien stärker zu betonen. Daneben aber sehen wir den klugen Hohenstaufen auch den Kronbesitz in Deutschland planmäßig wieder mehren, vor allem seine oberrheinische Stellung durch klugen Burgenbau noch mehr sichern. Seine Ehe mit Adele von Vohburg brachte ihn Eger ein, seine Besitzungen reichen bis ins Vogtland, im Hessischen hat er das wichtige Gelnhausen erobert. Im Westen gründet er eine neue Kaiserpfalz bei Lautern, das später Kaiserslautern heißt. Auch seine Königsrechte den Fürsten gegenüber baut er kräftig wieder auf. Das Königsgericht kann sich neu entfalten, der König schützt vor ungerechten Zöllen, er betont die Pflicht, an den Reichskriegen teilzunehmen. Er erlässt aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Landesfriedensgesetz. Auf einem Reichstag in Konstanz 1153 verspricht Friedrich der Kurier, gegen Zusage der Kaiserkrone, Hilfe gegen die Stadtrömer und die Normannen, ebenso den Abgesandten der kleinen oberitalienischen Stadt Lodi, die von ihrer mächtigen Gegnerin Mailand mit der ganzen Brutalität dieser Handelsstädte überfallen und zerstört wurde. So zieht der König 1154 zum ersten Mal nach Italien. Hier hat Hadrian IV., der einzige englische Papst, die Ausweisung Arnolds von Brescia erreicht, der nun in Tuscien Zuflucht genommen hat. Der Hohenstaufe, mit bloß 1800 Ritter über die Berge gekommen, muss auch von den Bürgern von Como schwere Klage gegen die Mailänder hören. Er zerstört, da er gegen die von ihm geächtete Stadt einstweilen nicht ankann, die zu ihr haltende Stadt Portona. In Mittelitalien pflegt dann der streitbare Ritter Barbarossa freundliche Beratungen mit den gelehrten Juristen. Auf seinem Weitermarsch lässt er im Urzital den unglücklichen Arnold greifen, den er, der sein treuer und wertvoller Partisan sein könnte, in Sutri dem päpstlichen Henker überliefert. Dafür wird Friedrich in Leostadt gekrönt. Aber am nächsten Tag müssen sich die Getreuen des Kaisers bereits eines wütenden Ansturms der Römer erwehren, die allerdings bei den deutschen Rittern, voran bei Heinrich dem Löwen, an die Unrichtigen kommen. Gegen die Normannen zieht der Kaiser nicht mehr, doch zerstört er noch das trotzende Spoleto. Wieder sind die deutschen Ritter den Italienern weitaus überlegen. Friedrich nennt den Kampf mit ihnen ein Kinderspiel. Auf der Heimkehr sucht ihm die Stadt Verona, die Etschklausen zu sperren, doch bricht der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach 1155 dem Kaiser mit verwegener Tapferkeit Bahn. Der Hohenstaufe hat nicht nur durch den Römerzug seine Stellung gewaltig verbessert, er konnte durch seine zweite Ehe mit Beatrix, der letzten Gräfin und Erbin von Hochburgund, das wichtige Burgund wieder fester ans Reich bringen und damit seine Stellung gegen Italien verstärken. Seine Ehe mit Adele ist wegen Kinderlosigkeit geschieden worden. Den Zähringer Berthold IV., seinen treuen Begleiter auf dem Römerzug, entschädigt er für seine Hoffnungen auf Burgund durch die Verleihung der Vogtei über Ostburgund, wo dieser Murten und Freiburg in Üchtlande, sein Sohn Berthold der V. aber die Stadt Bern gründet. Unter dem Eindruck der Erfolge des Kaisers schreibt auch der alte Babenberger Otto von Freising nicht mehr über das nahende jüngste Gericht und den nahenden Sturz des weltlichen Staates, sondern begeistert über die Taten seines Neffen Friedrich. Die Polen müssen nach einem erfolgreichen Feldzug des Kaisers die deutsche Oberherrschaft anerkennen. Friedrich aber belehnt bei dieser Gelegenheit den Böhmenherzog Wladislaw mit den schlesischen Herzogtümern, die von da ab immer mehr dem Reiche zuneigen und unter Rudolf von Habsburg schon als direkte Reichslehen vergeben werden können. Es wird seine fruchtbarste Tat, denn Schlesien ist von da ab deutsch geworden. Ein Jahr darauf gewährt der Staufer dem treuen Wladislaw das Recht, sich an den Tagen, wo der deutsche König sich damit schmückt, ein goldenes Diadem aufzusetzen. Das war 1158. Diese Verleihung des Königstitels gilt auch für die Nachkommen des Böhmen, während die gleiche Erlaubnis, die Heinrich IV. Seinerzeit an Wladislaw erteilte, nur für dessen Person gegolten hatte. Im Jahre 1156 bestellt der Kaiser den westsächsischen Grafensohn und Propst mehrerer Stifte, den fein gebildeten Reinald von Dassel, zum Reichskanzler. Der entscheidende Griff seines Lebens. Dieser Helfer hat, obwohl geistlichen Standes, seine ganze Lebenskraft bis in den Tod getreu dem Dienst seines Kaisers, der Größe und Machterhöhung des Kaisertums gewidmet. Es ist die prächtigste Gestalt, die das deutsche Episkopat hervorgebracht hat, ein Meister des geschliffenen Wortes, aber auch des schneidenden Schwertes, verwegen im Streit, unerschrocken in seiner Staatskunst. Dieser erste deutsche Reichskanzler wurde nach seinem Tode von seinem Herrn am schönsten gekennzeichnet, wenn Barbarossa von der glühenden Seele Reinalds sprach, dem über eigenen Vorteil das Wohl des Reiches gegangen sei. Mit diesem Reinald kann Friedrich den Kampf um die Weltgeltung des Kaisertums, der seit fast einem Jahrhundert zugunsten des Papstes entschieden zu sein schien, noch einmal erneuern. Er vermag durch Jahre die Kurie in die ärgste Bedrängnis zu bringen und vor aller Welt den Papst als einen Reichsbischof zu bezeichnen, der ihm unterstellt sei. So rafft sich in den beiden strahlenden Gestalten, dem Kaiser und dem Kanzler, die weltliche Macht und mit ihr das Kaisertum zu einem unerhörten Gegenstoß auf, der, wenn auch schließlich nicht ausgereift, ohne Demütigung beendet werden kann.